Übungstest TELC Deutsch C1 Hochschule. Hörverstehen Teil 2. Sie hören eine Radiosendung. Sie hören die Sendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 55 bis 64 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 55 bis 64. Sie haben dazu 3 Minuten Zeit. Die Qual der Wahl. Viele angehende Studierende schwanken zwischen unterschiedlichen Studiengängen, wägen Interessen, Aufnahmebedingungen und Berufschancen gegeneinander ab. Und selbst jene, die ihre Wahl eigentlich schon getroffen haben, stellen sich Fragen, wie etwa: Was ist, wenn das Studium nicht meinen Erwartungen entspricht? Wenn ich feststelle, dass das Fach doch nicht das Richtige für mich ist? Zum Glück gibt es eine Reihe von Optionen, um sich im Vorfeld der Entscheidung zu informieren. Unter anderem gibt es an Hochschulen das sogenannte Schnupperstudium, also eine Art Probestudium. Dabei haben Studienanfängerinnen und Anfänger die Möglichkeit, an vielen regulären Lehrveranstaltungen teilzunehmen. Sie bekommen Einblicke in das Studienangebot und konkrete Vorstellungen davon, was sie erwartet. Bei uns zu Gast ist nun Adnan Hisari. Adnan ist 23 und studiert industrielle Automatisierungstechnik. Bevor er sich für dieses Studium entschieden hat, war er an der TU Berlin für ein Schnupperstudium eingeschrieben. Wir sprechen heute über seine Erfahrungen. Adnan, herzlich willkommen. Gerne, hallo. Adnan, wieso ein Schnupperstudium? Was hat dich dazu bewogen, probeweise zu studieren? Dass ich überhaupt an die Uni wollte, war für mich seit langem klar. Auch, dass es irgendetwas aus dem Bereich Technik und Naturwissenschaften sein sollte. Für diese Richtung hatte ich mich bereits vor dem Abitur entschieden. Geistes- oder Sozialwissenschaften hatte ich nur kurz während meiner Schulzeit in Betracht gezogen und ein Jurastudium zum Beispiel stand für mich nie zur Diskussion. Doch welches Fach es innerhalb des technisch-naturwissenschaftlichen Rahmens sein sollte, da war ich mir nicht so sicher. Ehrlich gesagt wusste ich auch gar nicht, was man da alles studieren kann. Du hast dich also erst einmal für ein Schnupperstudium entschieden. Wie läuft denn so etwas ab? Es gibt verschiedene Angebote an unterschiedlichen Hochschulen. Von organisierten Tagesprogrammen für Schülergruppen bis zu längerfristigen Besuchen frei zu wählender Veranstaltungen. Grundsätzlich kann man sagen, dass man im Schnupperstudium eine Zusammenstellung echter Lehrveranstaltungen auf dem tatsächlichen Niveau des jeweiligen Studienfachs besucht. Und wie bist du das konkret angegangen? Hast du dir einfach eine Uni und diverse Lehrveranstaltungen selbst ausgewählt? Ich hatte das Glück, mein Schnupperstudium im Rahmen eines ganz speziellen Projekts, des sogenannten MINT-Grün-Projekts, absolvieren zu können. Bei uns hieß das übrigens Orientierungsstudium, nicht Schnupperstudium. Also während dieses Orientierungsstudiums durfte ich 2 Semester lang an Veranstaltungen in MINT-Fächern, das heißt in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik teilnehmen. Es gab eigene Tutorien für uns Schnupperstudenten und ich durfte in besonderen Labors arbeiten. Es gab auch ein Modul Wissenschaftsfenster, in dem stark gegenwartsbezogene Forschungsthemen aus den genannten Fächern diskutiert wurden. Außerdem hatte ich die Gelegenheit, in einem eigenen Modul meine Erfahrungen zu reflektieren. Alles in allem eine tolle Grundlage, um schließlich eine begründete Studienwahl treffen zu können. Kannst du uns etwas über die Aufnahmebedingungen für dieses Orientierungsstudium erzählen? Es gibt hier im Publikum sicher viele Interessentinnen und Interessenten für MINT-Fächer, die mehr darüber hören möchten. Das war eigentlich gar nicht kompliziert. Zum Glück war das Orientierungsstudium MINT-Grün zulassungsfrei, was bedeutete, dass es keinen Numerus Clausus gab und die Anzahl an Studienplätzen nicht begrenzt war. Voraussetzung war eine Hochschulzugangsberechtigung, das heißt das allgemeine Abitur, oder eine fachgebundene Hochschulreife in Physik. Abitur hatte ich, also habe ich einfach online einen Immatrikulationsantrag ausgefüllt und ihn mit den erforderlichen Nachweisen an die TU geschickt. Ich hätte mich aber auch persönlich vor Ort einschreiben können. Galt dieses Angebot eigentlich nur für Studienanfängerinnen und Anfänger aus Deutschland? Nein, Interessentinnen und Interessenten mit ausländischen Schulabschlüssen konnten sich ebenso für das Orientierungsstudium bewerben. Ich glaube allerdings, dass sie sich an einer anderen Stelle bewerben mussten. Hast du nach dem Orientierungsstudium automatisch einen Platz in dem gewählten Studiengang bekommen? Also, es war so. Während des Orientierungsstudiums war ich formal im Bachelor-Lehrgang Physik mit der Studienrichtung MINT-Grün eingeschrieben. Ich war ziemlich fleißig und hatte nach dem Jahr eine ganze Menge Punkte gesammelt. Die konnte ich mir dann größtenteils anrechnen lassen. Deshalb musste ich mich nicht für das erste Semester, sondern durfte mich gleich für ein höheres Fachsemester bewerben. Dort gab es freie Plätze und ich konnte bald mit dem echten Studium beginnen. Damit hast du meine nächste Frage zum Teil schon vorweggenommen. Ich wollte nämlich wissen, ob du während deines Orientierungsstudiums auch Prüfungen abgelegt hast und ob du sie im späteren Verlauf auch nutzen konntest. Ja, und für mich waren diese Abschlussprüfungen der Module sehr wichtig. Die dadurch erworbenen Leistungspunkte ermöglichten mir, wie gesagt, die Bewerbung in ein höheres Fachsemester. Für den Wechsel in meinen Studiengang mussten die anrechenbaren Leistungen allerdings zuerst vom Prüfungsreferat anerkannt werden. Durftest du denn die Lehrveranstaltungen, die du zur Orientierung besuchen wolltest, frei wählen? Also, es gab einen freien Wahlbereich und einen Wahlpflichtbereich. Im freien Wahlbereich durfte ich jeden Kurs wählen, den ich wollte. Im Wahlpflichtbereich durfte ich grundsätzlich nur zwischen bestimmten Modulen wählen, die in einem besonderen Modulkatalog aufgeführt waren. Wenn ich andere, für mich geeignete Module hätte belegen wollen, hätte ich sie nach Rücksprache mit der Projektleitung vielleicht belegen können. Aber mir passten die angebotenen Module und die Veranstaltungen ganz gut. Und wie war das mit den Kosten? Musstest du dieses Orientierungsstudium selbst bezahlen? Da ich im Bachelor Physik immatrikuliert war, musste ich die üblichen Studiengebühren zahlen. Das waren 300 Euro pro Semester. Ich bekam dafür, wie alle anderen Studentinnen und Studenten, einen Studierendenausweis und ein Semesterticket. Krankenversichert war ich nach wie vor über meine Eltern. Hattest du denn während deiner Orientierungszeit viel Kontakt zu anderen, in Anführungszeichen echten oder normalen Studierenden? Die Lehrveranstaltungen habe ich gemeinsam mit den normalen Studentinnen und Studenten besucht. Das fand ich auch gut. So konnte ich mich mit Studierenden austauschen, die sich bereits für ein Fach entschieden hatten. Ich habe mit ihnen über offene Fragen und über meine Ängste gesprochen und von ihnen viele wichtige Informationen erhalten. Schließlich hat mich auch dieser enge Kontakt in meiner Entscheidung für meinen Studiengang Automatisierungstechnik bestärkt. In den Praxisstunden hatten wir von MINT-Grün jedoch andere Laborräume. Wie würdest du im Rückblick diese Zeit des Kennenlernens beurteilen und könntest du sie auch anderen angehenden Studierenden empfehlen? Für mich persönlich war das Projekt eine absolute Erfolgsgeschichte. Als ich mit meinem eigentlichen Studium anfing, hatte ich schon viele Erfahrungen gesammelt. Ich hatte die Atmosphäre an der Uni kennengelernt und ich hatte jede Menge echter Lehrveranstaltungen besucht. Die vielen Unbekannten, vor denen Erstsemester stehen, fielen bei meinem Studieneinstieg weg. Ich konnte von Anfang an so richtig loslegen, noch dazu in einem höheren Semester. Und ich wusste vor allem, das Studium war für mich genau das Richtige. Ich hatte überhaupt keine Befürchtungen mehr, dass ich ein MINT-Studium vielleicht nicht schaffen könnte. Ich glaube, dass Studieren auf Probe auch für andere Studienrichtungen unbedingt empfehlenswert ist. Ob in Form von organisierten Tagesprogrammen oder häufigeren Besuchen. Auf jeden Fall gewinnt man dadurch Einblicke in konkrete Studienangebote und in die Wirklichkeit des Lebens an einer Universität. Adnan, danke fürs Kommen und weiterhin alles Gute. Ende von Hörverstehen, Teil 2.